Worum machst du dir Sorgen? Üben Sie nun selbst. Stellen Sie Fragen und benutzen Sie dazu ein Fragewort mit Präposition. Hören Sie zuerst das Beispiel. Angst haben vor. Viele Münchner. Wovor haben viele Münchner Angst? Vor noch höheren Mieten. Sprechen nun Sie nach dem Signal. Nach der Lösung hören Sie auch eine Modellantwort auf die Frage. Sich Sorgen machen um. Die Bürger. Worum machen sich die Bürger Sorgen? Um die Zukunft. Sich fürchten vor. Die Schüler. Wovor fürchten sich die Schüler? Vor dem Test. Sich Sorgen machen über. Viele Schüler. Worüber machen sich die Schüler Sorgen? Über das Ergebnis der Prüfung. Einen Horror haben vor. Du. Wovor hast du einen Horror?